Book 2 2 2 2 Keluarga Familie Familie Kakek Der Großvater Der Großvater Nenek Die Großmutter. Die Großmutter. Dia laki-laki dan dia perempuan. Er und sie. Er und sie. Ayah. Der Vater. Der Vater. Ibu. Die Mutter. Die Mutter. Dia laki-laki dan dia perempuan. Er und sie. Er und sie. Anak laki-laki. Der Sohn. Der Sohn. Anak perempuan. Die Tochter. Die Tochter. Dia laki-laki dan dia Perempuan. Er und sie. Er und sie. Saudara laki-laki. Der Bruder. Der Bruder. Saudara perempuan. Die Schwester. Die Schwester. Dia laki-laki dan dia perempuan. Er und sie. Er und sie. Paman. Der Onkel. Der Onkel. Bibi. Die Tante. Die Tante. Dia laki-laki dan dia perempuan. Er und sie. Er und sie. Kami sebuah keluarga. Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Bukan keluarga kecil. Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist nicht klein. Keluarga besar. Die Familie ist groß. Die Familie ist groß.